Abschnitt 2 aus Armadale, dritter Band, von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Kapitel, Teil 2. Von Miss Gwilt an Mrs. Oldershaw, West Place, den 20. Juni. Mein armes, liebes, altes Geschöpf, wie wenig du meine empfindliche Natur kennst, wie du sie nennst. Anstatt mich beleidigt zu fühlen, als du mich verließest, ging ich an dein Klavier und vergaß dich und alles, was dich betrifft, vollständig, bis dein Bote erschien. Dein Brief war unwiderstehlich. Ich habe darüber gelacht, bis ich ganz außer Atem war. Von allen lächerlichen Geschichten, die ich je gelesen, ist die, welche du dem Somersetshire Pfarrer auftischtest, die lächerlichste. Und was deine Straßenunterhaltung mit ihm anlangt, so wäre es geradezu Sünde, dieselbe für uns zu behalten. Sie sollte wirklich in Gestalt einer Theaterposse dem Publikum zugutekommen. Zum Glück für uns beide, um auf ernste Dinge zu kommen, ist dein Bote ein vorsichtiger Mensch. Er schickte zu mir hinauf, um fragen zu lassen, ob er Antwort mitbekäme. Inmitten meiner Heiterkeit hatte ich noch Geistesgegenwart genug, ihm Ja hinunter sagen zu lassen. Irgend so ein Scheusal von einem Mann sagt in einem Buche, das ich einst gelesen, kein Weib könne jemals zwei getrennte Gedankengänge zugleich in ihrem Geiste verfolgen. Du hast mich fast überzeugt, dass der Mann recht hat. Wie, nachdem du unbemerkt nach deinem Geschäftslokale entkommen bist und Verdacht hast, dass dieses Haus beobachtet wird, da willst du hierher zurückkommen und es dadurch dem Prediger möglich machen, deine verlorene Spur wiederzufinden? Welche Torheit! Bleib, wo du bist, und wenn du deine Schwierigkeit in Pimlico überwunden, natürlich irgendeine Weiberangelegenheit, wie unausstehlich diese Weiber sind, dann sei so gut und lies, was ich über unsere Schwierigkeit in Brompton zu sagen habe. Erstens also wird das Haus, wie du vermutest, beobachtet. Eine halbe Stunde, nachdem du mich verlassen, ward ich durch laute Stimmen auf der Straße im Klavierspielen gestört. Ich trat ans Fenster. Vor dem Hause gegenüber, wo möblierte Zimmer vermietet werden, hielt ein Fiaker, und ein alter Mann, der wie ein anständiger Diener aussah, stritt sich mit dem Kutscher wegen des Fahrlohns. Ein ältlicher Herr kam aus dem Hause und endete ihren Zank. Ein ältlicher Mann kehrte in das Haus zurück und erschien behutsam am Fenster des Vorderzimmers im ersten Stock. »Du kennst ihn, du würdiges Wesen!« Er legte vor wenigen Stunden den schlechten Geschmack an den Tag, zu zweifeln, ob du ihm die Wahrheit sagtest. Sei ohne Sorgen, er hat mich nicht gesehen. Als er aufblickte, nachdem er den Fiakerkutscher abgelohnt hatte, steckte ich hinter dem Fenstervorhange. Ich habe mich seitdem noch zwei- oder dreimal dahinter verborgen und genug gesehen, um versichert zu sein, dass er und sein Diener einander am Fenster ablösen werden, damit sie dein Haus hier Tag und Nacht keinen Augenblick aus den Augen verlieren. Dass der Pfarrer den wirklichen Sachverhalt argwöhnen sollte, ist natürlich unmöglich. Dass er aber fest überzeugt ist, ich führe Übles gegen den jungen Armadale im Schilde, und dass du ihn in dieser Ansicht bestärkt hast, ist so klar wie das Faktum, dass 2 mal 2 4 machen. Und dies hat sich, wie du mich mitleidlos erinnerst, gerade in dem Augenblicke ereignen müssen, wo wir die Annonce beantwortet haben und in wenigen Tagen die Erkundigungen des Majors erwarten dürfen. Wahrhaftig, das ist eine fürchterliche Situation für zwei Frauen, nicht wahr? Narrenspossen mit deiner Situation. Dank dem, Mutter Oldershaw, was ich dich kaum 3 Stunden vor unserer Begegnung mit dem Pfarrer zu tun zwang, gibt's für uns einen leichten Ausweg aus dieser Klemme. Ist dir unser giftiger kleiner Streit von heute Morgen, nachdem wir des Majors Annonce in der Zeitung entdeckt, schon gänzlich entfallen? Hast du vergessen, dass ich bei meiner Ansicht beharrte, dass du in London viel zu bekannt seiest, um mir unter deinem eigenen Namen als Reverenz dienen zu können, oder wie du unklugerweise vorschlugst, eine Dame oder einen Herrn, die Erkundigungen über mich einzuziehen kämen, in deinem Hause zu empfangen? Erinnerst du dich nicht, in welche Wut du gerietst, als ich unserem Streit ein Ende machte, indem ich mich bestimmt weigerte, noch einen weiteren Schritt in der Sache zu tun, falls ich meine Bewerbung um die Stelle bei Major Milroy nicht dadurch zum Ziele führen sollte, dass ich ihn an eine Adresse verwiese, wo du völlig unbekannt seiest, und ihm einen Namen angebe, der jeder beliebige sein dürfe, solange es nur nicht der deinige wäre? Mit welchem Blicke du mich beschenktest, als du sahst, wie es keinen anderen Weg gab, als du entweder die ganze Spekulation fallen oder mir meinen Willen lassen müsstest? Wie du über die Wohnungsjagd auf der anderen Seite des Parks tobtest und wie du im Besitze eines möblierten Quartiers im respektablen Bayswater über die unnützen Kosten stöhntest, die ich dir auferlegt? Wie denkst du jetzt über jene möblierte Wohnung, du halsstarriges altes Weib? Da sind wir nun vor unserer eigenen Tür mit Entdeckungen bedroht und ohne alle Aussicht auf ein Entkommen, wenn es uns nicht gelingt, dem Pfarrer im Dunkeln zu entwischen. Und dort ist die Wohnung in Bayswater, wo weder dir noch mir ein neugieriger Fremder auf der Spur ist, vollkommen bereit, uns zu verschlingen, die Wohnung, in der wir aller weiteren Belästigung entgehen und auf die Erkundigungen des Majors in größter Bequemlichkeit antworten können. Kannst du endlich ein wenig weiter sehen, als deine arme alte Nase reicht? Braucht dich irgendetwas in der Welt abzuhalten, heute Abend mit Sicherheit aus Pimlico zu verschwinden und eine halbe Stunde später dich ebenso in deiner neuen Wohnung in der Eigenschaft meiner respektablen Beschützerin zu etablieren? Oh, pfui, pfui, Mutter Oldershaw, sinke auf deine sündhaften alten Knie nieder und danke deinen Sternen, dass du es heute Morgen mit einem Satan wie ich zu tun hattest. Kommen wir jetzt zu der einzigen Schwierigkeit, die des Erwähnens wert ist, meiner Schwierigkeit. Wie soll ich es, beobachtet und bewacht, wie ich in diesem Hause bin, denn anfangen, mich zu dir zu begeben, ohne den Pfarrer oder dessen Diener mir an den Fersen mitzubringen? Da ich also in jeder Hinsicht hier gefangen bin, so bleibt mir, wie es scheint, keine andere Wahl, als das alte Fluchtmittel der Gefangenen zu versuchen, eine Verkleidung. Ich habe mir dein Stubenmädchen angeschaut. Abgesehen davon, dass wir beide blond, sind ihr Gesicht und Haar dem meinigen so unähnlich wie nur möglich. Aber sie ist so ziemlich von meiner Gestalt und Größe, und wenn sie sich nur zu kleiden verstände und kleinere Füße hätte, ihre Figur ist eine weit bessere, als sie für eine Person in ihrer Lebensstellung sein sollte. Meine Idee ist nun die, sie in den Anzug zu kleiden, den ich heute in den Garten trug, sie auszuschicken und unseren ehrwürdigen Feind in voller Verfolgung hinterher und, sobald die Luft rein ist, selber zu dir zu entschlüpfen. Es würde dies natürlich gänzlich unmöglich, wenn ich unverschleiert gesehen worden. Doch wie die Sachen jetzt liegen, ist es ein Vorteil jener fürchterlichen Bloßstellung, die meiner Heirat folgte, dass ich mich selten öffentlich und in einem so bevölkerten Orte wie London nie blicken lasse, ohne einen dichten Schleier zu tragen. Ich sehe denn wirklich nicht ein, warum wir das Stubenmädchen, wenn es meinen Anzug trägt, nicht zu einem sprechend ähnlichen Konterfei meiner Person verwenden könnten. Die einzige Frage bleibt, darf man dem Frauenzimmer trauen? Ist dies der Fall, so sende mir eine Zeile, in der du ihr in deiner Autorität befiehlst, sich mir zur Verfügung zu stellen. Ich will ihr kein Wort darüber sagen, bis ich nicht zuvor von dir gehört habe. Lass mich noch heute Abend eine Antwort haben. Solange wir über meinen Plan hinsichtlich der Gouvernantenstelle bloß plauderten, war es mir ziemlich gleichgültig, wie die Sache ablief. Doch jetzt, wo wir wirklich auf Major Milroys Annonce geantwortet haben, nehme ich das Ding endlich ernsthaft. Ich will Mrs. Armadale von Thorpe Ambrose werden und wehe dem Mann oder Weib, der sich mir in den Weg zu stellen wagt. Die deine Lydia Gwilt. Nachschrift. Ich öffne meinen Brief wieder, um noch hinzuzufügen, dass du keine Sorge zu haben brauchst, man könne deinem Boten auf seinem Heimwege nach Pimlico nachgehen. Er will nach einer Schenke fahren, wo er bekannt ist, will da seinen Fiaker entlassen und dann durch eine Hintertür wieder hinausgehen, die nur vom Wirt und von dessen Freunden benutzt wird. L.G. Von Mrs. Oldershaw an Miss Gwilch. Diana Street, 10 Uhr. Meine liebe Lydia, du hast mir einen herzlosen Brief geschrieben. Hättest du dich in meiner schwierigen Lage befunden, gequält, wie ich war von Ärger aller Art, als ich an dich schrieb, so hätte ich Nachsicht für meine Freundin gehabt, wenn diese Freundin sich nicht so schlau wie gewöhnlich gezeigt hätte. Aber der Fehler unseres Zeitalters ist ein Mangel an Rücksichten gegen bejahrtere Personen. Dein Gemüt befindet sich in einem traurigen Zustande, meine Beste, und du brauchst ein gutes Beispiel sehr nötig. Du sollst ein gutes Beispiel haben. Ich vergebe dir. Jetzt, nachdem ich mir durch eine gute Handlung das Herz erleichtert, wie wäre es da, wenn ich dir zunächst bejahte, obgleich ich gegen die Gemeinheit des Ausdrucks protestiere, dass ich allerdings ein wenig weiter zu sehen imstande bin, als meine arme alte Nase reicht. Ich will deine Frage wegen des Stubenmädchens zuerst beantworten. Du darfst ihr unbedingtes Vertrauen schenken. Sie hat ihre Nöten gehabt und Diskretion gelernt. Außerdem kann sie für so ziemlich von deinem Alter gelten, obgleich ich ihr nur Gerechtigkeit widerfahren lasse, wenn ich hinzufüge, dass sie in dieser Hinsicht einen Vorzug von mehreren Jahren vor dir besitzt. Ich lege die notwendigen Instruktionen bei, die sie dir gänzlich zur Verfügung stellen. Und was kommt dann? Dann kommt dein Plan zu deiner Übersiedelung nach Bayswater. Derselbe ist, soweit er eben reicht, ganz gut, aber er bedarf sehr einiger kleinen Verbesserungen. Es ist höchst nötig, und du sollst sogleich erfahren, warum, den Pfarrer viel vollständiger zu täuschen, als du zu tun beabsichtigst. Er muss das Gesicht des Mädchens unter Umständen sehen, die ihm die Überzeugung geben, dass es das Deinige sei. Und dann, ich gehe noch einen Schritt weiter, muss er sehen, dass das Stubenmädchen London verlässt, und zwar in der Überzeugung, dass er dich, deine Reise nach Brasilien, hat antreten sehen. Er glaubte nicht an diese Reise, als ich ihm heute Nachmittag auf der Straße davon erzählte. Indes kann er daran glauben, wenn du den Weisungen folgst, die ich dir jetzt geben werde. Morgen ist Sonnabend. Schicke das Mädchen ganz, wie du es vorschlägst, in deinem heutigen Anzuge aus, aber rühre dich selber nicht vom Flecke und lass dich nicht am Fenster blicken. Befiehl ihr, den Schleier niederzulassen, eine Stunde spazieren zu gehen, natürlich ohne Ahnung von dem ihr folgenden Pfarrer oder seinem Diener, und dann zu dir zurückzukehren. So wie sie heimkommt, lass sie augenblicklich ans offene Fenster treten, den Schleier sorglos zurückschlagen und hinaussehen. Nach ein paar Minuten lass sie vom Fenster zurücktreten, Hut und Schal ablegen und sich dann nochmals am Fenster oder besser noch draußen auf dem Balkon zeigen. Dann mag sie sich später am Tage noch einige Male in dieser Weise zeigen, doch nicht zu oft. Und da wir es mit einem geistlichen Herrn zu tun haben, schicke sie morgen auf jeden Fall in die Kirche. Wenn diese Vorkehrungen den Pfarrer nicht überzeugen, dass das Gesicht des Stubenmädchens das deinige ist und ihn nicht bereitwilliger an deine Besserung glauben machen, als er es zu tun geneigt war, während ich mit ihm sprach, so habe ich meine 60 Jahre in diesem Jammertale mit sehr geringem Nutzen zugebracht, meine Liebste. Der nächste Tag ist Montag. Ich habe mir die Schiffsanzeigen angesehen und finde, dass am Dienstag ein Dampfschiff von Liverpool nach Brasilien abgeht. Nichts könnte sich besser treffen. Wir wollen dich vor den eigenen Augen des Pfarrers abreisen lassen. Du musst dies folgendermaßen bewerkstelligen. Um 1 Uhr schicke den Mann, der die Messer und Gabeln putzt, nach einem Fiaker aus, und wenn er denselben vor die Tür gebracht, so lass ihn noch eine zweite Droschke holen, in welcher er selber am Square um die Ecke wartet. Lass das Mädchen noch immer in deinem Anzuge mit den notwendigen Koffern und Kisten im ersten Fiaker nach der Nordwestbahn abfahren. Sobald sie fort ist, schlüpfe du selber um die Ecke nach der wartenden Droschke und komm zu mir nach Bayswater. Sie sind vielleicht darauf vorbereitet, dem Fiaker des Mädchens zu folgen, weil sie denselben vor der Türe warten sehen, aber dem deinigen zu folgen wird ihnen nicht einfallen, da er ja drüben am Square gehalten hat. Wenn die Zofe auf den Bahnhof gelangt ist und ihr Möglichstes getan hat, um sich in der Menge zu verlieren, ich habe absichtlich den gemischten Zug um 2:10 gewählt, um ihr alle Chancen dazu zu geben, bist du bei mir in Sicherheit und es macht dann nichts mehr aus, wenn sie auch entdecken, dass sie nicht wirklich nach Liverpool abgereist ist. Sie werden jede Spur von dir verloren haben und mögen dann, wenn es ihnen beliebt, ganz London nach dem Mädchen durchsuchen. Sie erhält in der Inlage meine Weisungen, die leeren Reisekoffer ihren Weg nach dem Büro für verlorene Bagage finden zu lassen und sich selbst zu ihrer Familie in der City zu begeben und dort zu bleiben, bis ich sie zurückberufe. Und zu welchem Zweck alles dies? Meine liebe Lydia, zu deiner und zu meiner zukünftigen Sicherheit. Es mag uns glücken oder misslingen, dem Pfarrer einzubilden, dass du wirklich nach Brasilien abgereist bist. Glückt es uns, so dürfen wir uns fortan aller Furcht vor ihm entschlagen. Missglückt es, so wird er den jungen Armedel vor einem Weibe warnen, das meinem Stubenmädchen gleicht und nicht vor einem Weibe, das aussieht wie du. Dieser letztere Vorteil ist ein sehr wichtiger, denn wir wissen nicht, ob Mrs. Armadale ihm nicht deinen Mädchennamen mitgeteilt hat. In diesem Falle wird seine Beschreibung der Miss Gwilt, die ihm hier durch die Finger geschlüpft, der Miss Gwilt in Thorpe Ambrose so unähnlich sein, um jedermann zu überzeugen, dass es sich hier nicht um eine Gleichheit der Personen, sondern nur um eine Gleichheit der Namen handelt. Was sagst du jetzt zu meiner Verbesserung deiner Idee? Ist mein Kopf jetzt nicht mehr ganz so verdreht, wie er dir erschien, als du an mich schriebst? Glaube nicht, dass ich mich mit meinem Scharfsinn brüsten will. Weit schlauere Streiche als dieser werden von Woche zu Woche von Schwindlern ans Publikum verübt und in den Zeitungen berichtet. Ich möchte dich bloß darauf aufmerksam machen, dass mein Beistand für den Erfolg unserer Armadale-Spekulation jetzt nicht minder notwendig ist als zur Zeit, wo ich vermittels des harmlos aussehenden jungen Mannes und des geheimen Intelligenzbüros auf dem Shady Place platze unsere ersten wichtigen Entdeckungen machte. Ich habe, soviel ich weiß, nichts weiter hinzuzufügen, außer dass ich mich eben anschicke, nach meiner neuen Wohnung aufzubrechen, und zwar mit einem Koffer, der mit meinem neuen Namen geziert ist. Die letzten Augenblicke der Mutter Uldeshaw vom Modemagazine sind gekommen und die Geburt von Miss Gwills respektabler Beschützerin, Mrs. Mandeville, wird binnen 5 in einem Fiaker stattfinden. Ich bilde mir ein, ich muss im Herzen noch immer jung sein, denn ich bin bereits völlig verliebt in meinen neuen romantischen Namen. Derselbe klingt fast so hübsch wie Mrs. Armadale auf Thorpe Ambrose, nicht wahr? Gute Nacht, Liebste, und angenehme Träume. Wenn sich bis Montag irgendetwas ereignet, so schreib mir unverzüglich mit der Post. Ereignet sich nichts, so wirst du am Montag für die schleunigsten Erkundigungen, die der Major möglicherweise macht, früh genug bei mir anlangen. Meine letzten Worte sind: Geh nicht aus und wage dich bis Montag nicht an die Fenster des Vorderzimmers. Herzlich die deine M.O. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 16. Oktober 2023.